Auch wenn du mich verklagst und du schwörst, dass du mich magst, ist mir alles so egal. Ob du fauchst oder ob du beißt, mich verwirrt nennst oder unreif, Rache schwörst zum jüngsten Tag. Es wird Zeit, dass du aufwachst, alle Koffer sind gepackt und die Tage sind gezählt und keiner, der noch fehlt. Ich bin nicht gern allein, aber gerne ohne dich. Ich weiß nicht, wo ich hingehöre, aber ich weiß, dass du mich störst. Ich kann ohne dich nicht sein, dein Mitgefühl schnürt mich ein, du kriegst mich nicht und auch nicht klein. Fühl mich emotional erpresst, ich ersticke im gemachten Nest, weil du mir nicht meinen Frieden lässt. Bin keine Beute, kein Pokal, keine Trophäe, die man jagt, die man verführt und dann erlebt, bis er sich nicht mehr bewegt. Wir haben uns überlebt, es ist einfach aus.